Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes gewährte am 24. Dezember einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte dazu, dass sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen im Komplott mit den proamerikanischen konservativen Kräften Südkoreas für die Sanktionen gegen die TV-Jacke an der Spitze einsetzt. Zurzeit, so sagte der Sprecher, benimmt sich der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon als ein freiwilliger treuer Handlanger der USA und von deren Anhängern wie dem südkoreanischen Bakune-Regime bei der skrupellosen Sanktionskampagne gegen die Republik. Unmittelbar nach dem Atomsprengkopf-Explosionsversuch der TVRK berief er unter Missbrauch des Amtes des UNO-Generalsekretärs eine beispiellose individuelle Pressekonferenz ein und redete dabei vom unverschämten Verstoß gegen die UNO-Resolutionen und der Verurteilung mit härtesten Worten. Auch bei mehreren Gelegenheiten sprach er vor der Öffentlichkeit, dass Nordkorea die Sicherheit der Welt gefährde und dass der UNO-Sicherheitsrat dringende Maßnahmen ergreifen solle, um die zusätzlichen Provokationen Nordkoreas zu verhindern. So ließ er ohne Zögern äußerst undeine und arrogante Äußerungen fallen. Er sagte lobend, dass die Landesverräterin Bakune, die sich wie besessen für das proamerikanische Kriechertum und die Konfrontation mit den Landsleuten einsetzt und die Lage der koreanischen Halbinsel und der Region höchst verschlechtert hat, richtige Maßnahmen gegen die Atomwaffenentwicklung in Nordkorea ergreift. Seine ekelhaften Worte versetzen die Welt in große Verlegenheit. Es ist weit bekannt, dass er seit langem durch die USA aufgezogen und zum UNO-Generalsekretär aufgestellt wurde und ein hochrangiger Agent ist, den die USA durchaus im Hintergrund steuern. Durch die Hilfe der USA bekleidete er das Amt des UNO-Generalsekretärs. Seitdem verwandelte sich die UNO in den letzten 10 Jahren zur korrupten internationalen Organisation, die äußerst unfähig und ohnmächtig ist und in der die Gewalt und Willkür der USA und ihrer Anhänger schalten und walten und die Aggression und Ungerechtigkeit gegenüber den schwächeren Ländern legalisiert werden. Ban Ki-moon ist ein Konfrontationsfanatiker, der von ganz der feindlichen Nordkorea-Politik der USA und ihrer Anhänger gefolgt und die TVRK, ein würdevolles Mitglied der UNO, als eine undeine politische Arena ausgenutzt hat. Ban Ki-moon sollte sich sicher um die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die Wiedervereinigung der Heimat, wonach die ganze koreanische Nation so herzlich sind, bemühen, wenn er ein Koreaner ist und im geringsten nationalen Geist und nationales Gewissen hat, egal durch wen und auf welche Weise er zum Amt des Oberhauptes der UNO gelangt ist. Jetzt versucht Ban Ki-moon an der Spitze der Völkergemeinschaft mehr Anti-TVRK-Atmosphäre zu schaffen. Sein unreines Ziel liegt dabei nicht in anderem. Ende dieses Jahres endet seine Amtszeit als UNO-Generalsekretär und er hat schon seine politische Absicht erklärt, dass er nach Südkorea gehen und im nächsten Jahr für den südkoreanischen Präsidenten kandidieren will. Alle Kreise und Sichten in Südkorea bezeichnen jetzt Ban Ki-moon als Spekulant, der in der Zeit des Diktaturregimes von Chun Doo-hwan die politische Neigung von Kim Dae-jung ausspioniert hatte, als gemeinen Verräter, der die elementarste Treue nicht hält, und auch als konsequenten pro-amerikanischen, pro-japanischen Konservaten, der die schmachvolle Vereinbarung zwischen Südkorea und Japan über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee und die Stationierung von Saad befürwortet hat. Falls er nur die verruchte politische Berücksichtigung in den Vordergrund stellt und sich gemeinsam mit den proamerikanischen und konservativen Kräften von Bakune weiter an den Sanktionen gegen die TVRK beteiligt, wird er dafür teuer zahlen. Das soll er klar wissen.